Wenn sie sich von Zorn übermannen lassen, nehmen sie über das ganze Schreien und Toben hinweg nicht wahr, welche Leere sich dahinter verbirgt. Tun sie sich also einen Gefallen und nutzen sie ärgerliche Situationen als Gelegenheit zu wachsen, statt zu leiden. Drittens. Beschließen sie lieber glücklich zu sein, als Recht zu haben. Manchmal besteht der Weg zur Freiheit allein in dem Entschluss, lieber glücklich zu sein, als Recht zu haben. Ja, ihre blöde Freundin hätte den Strafzettel bezahlen müssen, den sie bekam, als sie mit ihrem Auto unterwegs war. Und ihr Bruder hätte den Hund nicht scheren sollen, als er ihr Haus hütete. Doch wenn die beiden ihre Fehler partout nicht einsehen wollen, fühlt es sich dann nicht viel besser an, die Sache einfach abzuhaken? Wollen sie echt tagelang darauf herumreiten? Lohnt es sich wirklich, die ganzen unguten Gefühle mit sich herumzuschleppen, nur um Recht zu behalten? Überlegen Sie lieber. Was müsste ich gerade jetzt tun oder nicht tun, denken oder nicht denken, um glücklich zu sein? Ihre Antwort könnte auch so lauten: Lass doch den Idioten glauben, er hat Recht. Basta. Viertens. Betrachten Sie die Situation aus allen Blickwinkeln. Es ist wichtig, im Kopf zu behalten, dass jeder Mensch in seiner eigenen, selbst erschaffenen Welt lebt. Sie haben keine Ahnung, welche Gründe und Motive hinter den Handlungen anderer stehen. Auch wenn Sie glauben, etwas sei ganz und gar nicht in Ordnung, kann es in der Realität des anderen völlig in Ordnung sein. Vielleicht ist ja auch Ihr Verhalten falsch. Betrachten Sie die Sache aus einem anderen Blickwinkel und lösen Sie sich von der Überzeugung, Ihre Sichtweise sei die einzig gültige. Lüften Sie lieber gut durch. Sie werden überrascht sein, wie schnell Ärgernisse einfach verfliegen. Ein Beispiel. Sie laden eine gute Freundin per Textnachricht zu einem größeren Abendessen ein, das Sie veranstalten. Sie schreibt zurück, dass sie nicht kommen könne, weil sie Geburtstag hat. Daraufhin entschuldigen Sie sich und senden ihr ein traurig aussehendes Emoji. Zurück kommt nichts. Also schreiben Sie ihr herzlichen Glückwunsch. Auch daraufhin meldet sie sich nicht. Ihre Gedanken gehen mit Ihnen durch. Ihr schlechtes Gewissen, weil Sie die Gefühle der Freundin verletzt haben, verwandelt sich in die Frage, welcher erwachsene Mensch eigentlich so idiotisch ist, noch so viel Gewese, um seinen Geburtstag zu machen? Jetzt noch die Frage, wie viel Geld Sie für ein Geschenk ausgeben müssen, um die Sache wieder einzurenken. Dabei ist der Freundin nach der letzten Textnachricht einfach nur das Handy ins Klo gefallen. Ergründen Sie Ihre Reaktionen auf andere Menschen, statt sich von ihnen versklaven zu lassen. Das zahlt sich doppelt aus. Erstens, weil Sie dem anderen so viel leichter verzeihen können. Sie wissen ja schon, dass es um Sie selbst geht, nicht um den anderen. Und weil Sie zweitens gleich noch auf einige Ihrer weniger bewundernswerten Charakterzüge aufmerksam werden. Fazit: Sie lernen daraus. Mehr zum Thema in Kapitel 21, Millionenspiegel. Byron Katie schreibt in ihrem genialen Buch »Lieben, was ist?« wie 4 Fragen ihr Leben verändern können. Das meine ich ernst, lesen Sie es. Wir hängen nicht an Menschen oder Dingen, sondern an ungeprüften Konzepten, die wir im Augenblick für wahr halten. Im oben beschriebenen Szenario sollten Sie nicht davon ausgehen, dass Ihre Freundin sich nicht meldet, weil sie sauer ist. Fragen Sie sie schlicht: Warum drehe ich wegen etwas durch, von dem ich noch nicht einmal weiß, ob es wahr ist? Oder was würde ich glauben, wenn ich nicht sofort überzeugt gewesen wäre, meine Freundin sei sauer auf mich? In jeder unerfreulichen Situation ist es möglich, dass sie nur eine Frage davon trennt, glücklich zu sein. Fünftens. Rasten Sie mal so richtig aus. Suchen Sie sich einen einsamen Ort weit weg von anderen Menschen und prügeln Sie wie wild auf ein Kissen, eine Matratze oder irgendeinen anderen weichen, unbelebten Gegenstand ein. Irgendetwas, das nicht zurückschlagen kann. Und schön auf Handverletzungen aufpassen. Brüllen und kreischen Sie heraus, was für ein egoistisches Schwein die andere Person ist. Sie dürfen sich so lange verausgaben, bis Sie am Ende sind oder jemand die Polizei ruft. Arbeiten Sie sich daran ab. Dann lassen Sie die Sache los. Ein für allemal. Sechstens. Führen Sie sich vor Augen, dass Ihnen die Sache sowieso nicht in Erinnerung bleiben wird. Versuchen Sie, sich an jemanden zu erinnern, auf den Sie vor 3 Jahren furchtbar wütend waren. Fällt Ihnen überhaupt jemand ein? Wenn ja, geraten Sie dann beim Gedanken an ihn immer noch in Rage? Wem oder was auch immer Sie in diesem Augenblick vergeben müssen, in nicht allzu ferner Zukunft wird er oder es kaum noch eine Rolle spielen. Das hängt natürlich ein bisschen von der Schwere des Vergehens ab. Warum sollten Sie also heute ein Riesentrara daraus machen, wenn das alles in absehbarer Zeit ohnehin vergessen ist? Betrachten Sie den Zwischenfall als die Kleinigkeit, die er in der Zukunft sein wird. Und dann gehen Sie direkt zum Vergeben und Vergessen über. Was Sie tatsächlich tun müssen, um zu vergeben, ist gar nicht schwer. Es ist wie mit dem Rauchen aufzuhören. Man lässt im Grunde nur etwas weg. Man muss nicht mehr in den Laden gehen und Zigaretten kaufen. Man muss die Schachtel nicht mehr aufmachen, sich keine mehr anzünden, keinen Aschenbecher mehr suchen. Es geht also nur ums Nicht-Tun. Die Arbeit besteht darin, die selbst erschaffene Bindung an Zigaretten aufzulösen. Das Gleiche gilt für Vergebung. Alles, was Sie tun müssen, ist die selbst erschaffene Bindung an eine bestimmte Person oder Situation aufzulösen. Siebtens. Vergessen Sie's. Sobald Sie jemandem wirklich vergeben haben, machen Sie einen klaren Schnitt. Oft bilden wir uns Urteile über Menschen und betrachten sie von da an immer durch diese Brille, egal was sie tun. Das bedeutet, wir lauern nur darauf, dass sie uns wieder zur Weißglut treiben. Wir befinden uns also nur im Vergebung-Leid-Stadium und tun so, als sei alles in Ordnung. Im Grunde hegen wir aber weiterhin einen Groll. Rücken Sie von Ihren Erwartungen ab. Geben Sie den Leuten eine Chance und fangen Sie immer wieder ohne Vorurteile bei Null an. Am besten, Sie gehen immer vom Besten aus. Egal, wie sich jemand in der Vergangenheit verhalten hat. Vielleicht werden Sie ja überrascht. Wenn Sie Ihren Fokus auf etwas richten, erschaffen Sie dadurch mehr davon. Und wenn Sie davon ausgehen, dass Ihnen jemand übel mitspielt, wird er Sie nicht enttäuschen. Wetten? Schauen Sie daher eher auf die positiven Seiten eines Menschen. Und fördern Sie gute Verhaltensweisen, wenn Sie diese stärken wollen. Achtens. Lieben Sie sich selbst. Sie verdienen es.